Von der Geheimpolizei der Deutschen Demokratischen Republik sind Wunden geblieben, die noch immer wehtun. Vor 75 Jahren beginnt diese Zeit der Repression. Mit Konsequenzen bis heute. Geht da jemand hinter mir? Ist die Person dort hinten gefährlich? Oder werde ich paranoid? In der Deutschen Demokratischen Republik kennen die Menschen eine Emotion sehr gut: Angst. Angst vor den anderen, Angst um sich selbst, Angst vor Paranoia. Die Regierung hat ihr Ziel erreicht. Wie ist ihr das gelungen? Deutschland geht es 1949 nicht gut. Nachdem es den Zweiten Weltkrieg verloren hat, okkupieren Frankreich, Großbritannien, die USA und die Sowjetunion das Land. In der sowjetischen Besatzungszone entsteht am 7. Oktober die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Die Regierungspartei Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, macht die DDR zu einer kommunistischen Diktatur. Sie wurde nicht demokratisch gewählt und viele Menschen sind nicht mit ihr einverstanden. Trotzdem regiert die SED 40 Jahre lang, denn sie hat eine ganz spezielle Waffe: das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi. Am 8. Februar 1950 gründet die Regierung die Stasi. Sie ist so etwas wie ein Geheimdienst und eine Geheimpolizei gleichzeitig. Die Stasi hat ein Ziel. Sie will absolute Kontrolle. Der Weg dorthin ist für die Regierung klar. Alle Feinde müssen eliminiert werden. Menschen aus der Opposition. Menschen, die die SED kritisieren. Menschen, die der Regierung irgendwie gefährlich werden können. Die effektivste Waffe? Angst. Die Stasi arbeitet im Inland und im Ausland. Im Ausland spioniert sie und versucht, Medien und Politik zu sabotieren. Im Inland terrorisiert die Stasi ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger. Sie spioniert, diskreditiert, entführt, verhaftet und verhört Menschen. Gefangene werden mit Folter und sexueller Gewalt konfrontiert. Die Stasi kontrolliert die Post, macht Filme und Fotos, hört Personen in Wohnungen und bei Telefonaten ab. Sie nutzt psychologische Gewalt. Sie isoliert Personen. Sie bricht in Wohnungen ein, stiehlt oder manipuliert Möbel und Gegenstände. So will die Stasi Menschen unsicher und paranoid machen. Sie erzählt falsche Informationen über Personen, um ihre Reputation zu zerstören. Es gibt auch Romeo-Agenten, die simulieren, eine verdächtige Person zu lieben, die ein Paar werden, nur für Informationen. Die Stasi macht das nicht nur mit ihren offiziellen Feinden oder Menschen, die fliehen oder spionieren wollen. Es ist auch gefährlich, zu manchen Gruppen zu gehören, zur Kirche zum Beispiel oder zu Punks. Wer Kontakt nach Westdeutschland hat oder Familienmitglieder hat, die dort leben, ein falscher Blick, ein falscher Kontakt, eine falsche Meinung, alles, was der Stasi nicht gefällt, eliminiert sie. Der Chef heißt Erich Mielke. Er ist skrupellos und niemand stoppt ihn. Er kann frei entscheiden. Er muss seine Entscheidungen nur dem Regierungschef erklären. Circa 91.000 Mitarbeiterinnen sind 1989 Teil des Ministeriums. Inoffiziell arbeiten aber auch noch mehr als 180.000 Mitarbeiter für die Stasi. Sie sind die wichtigste Waffe der Stasi. Menschen, die Informationen aus ihrer Umgebung sammeln. Es entsteht eine Atmosphäre der konstanten Zweifel. Hat mich meine Mutter verraten? Lügt mein bester Freund? Kann ich meiner Nachbarin vertrauen? Bin ich in meiner Wohnung noch sicher? Und auf der Straße? Folgt mir jemand? Oder werde ich paranoid? Die Zahl der Suizide wird in der DDR immer größer. Sie ist eine der höchsten in Europa. Im Herbst 1989 beginnen immer mehr Menschen friedlich gegen die SED zu protestieren. Sie okkupieren Gebäude der Stasi. Im November gibt Erich Mielke das Kommando, die Dokumente der Stasi zu zerstören. Mitarbeiter schreddern Dokumente, zerstören sie mit Wasser oder Feuer und stecken die Reste in Säcke. Am 13. Januar 1990 entscheidet die Übergangsregierung, die Stasi wird aufgelöst. Ein großer Streit beginnt. Was tun mit den Stasi-Akten, mit den vielen gesammelten Informationen? Manche wollen sie zerstören, andere wollen sie geheim halten. Viele Bürgerinnen meinen, ihre Akten gehören ihnen. 30 von ihnen okkupieren die Zentrale der Stasi. Sie verbarrikadieren sich in dem Gebäude. Eine Woche später fangen sie eine neue Form des Protests an. Sie hören auf zu essen. Medien berichten. Die Polizei möchte, dass die Leute aus dem Gebäude gehen, hat aber keinen Erfolg. Die Menschen erreichen ihr Ziel. Es gibt eine neue Diskussion. Im Januar 1992 können alle Bürger ihre Akten einsehen. Heute liegen 111 Kilometer Stasi-Akten im Bundesarchiv, 41 Millionen Karteikarten, 1,7 Millionen Fotos und ca. 16.000 Säcke mit 600 Millionen geschredderten Dokumenten. Erst werden sie in Handarbeit, später mit einer Software kombiniert wie ein Puzzle. Was ist genau passiert? Opfer wollen die Wahrheit auf Papier sehen, um zurechtkommen zu können. Manche warten bis heute. Es gibt immer noch viele Säcke mit Puzzleteilen.